suche einen Zettel, denn da ist was drauf geschmiert. So furchtbar, furchtbar wichtig, ja, das hab ich mir notiert. Nur was, ich hab's vergessen, ein Rezept oder Gedicht. Tja, wenn ich es schon wüsste, ja, dann bräuchte ich ihn ja nicht. Wo ist der Zettel? La, la, la, la, la, la, la, la. Wo ist der Zettel? In der Diele, nicht der Spüle, nicht im Bad, nicht und im Klo? Aber wo? Ja, bring du mal jetzt. Ich geh mal den Zettel suchen. Vielleicht ist er hier hinten, also irgendwo da hinter den Boxen oder den Kabel. Oder vielleicht bei den... Was schrieb ich auf den Zettel? Ja, was war nur die Notiz? Die Abfahrt einer S-Bahn oder doch ein toller Witz? Der wahre Sinn des Lebens, ja, ich frag mich ohne Ruhe. Doch um was zu erfahren, brauch ich den Zettel dazu. Wo ist der Zettel? Ach Mädel, sag dir doch mal. Wo ist der Zettel? In der Diele, nicht der Spüle, nicht der Tasche, nicht der Flasche, nicht der Bank, nicht und im Schrank, nicht unterm Schuh, nicht in der Truhe, nicht und im Bad, nicht und im Klo. Aber wo? Langsam werd ich sauer. Wenn ich gleich diesen Zettel finde, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Habt ihr mich verstanden? Für nichts. Nanu, da ist der Schlüssel, der im letzten Jahr verscholl. Ein echtes Dinosaurier im Kleiderschrank, na toll. Ich zieh nen Schatz von goldenen Münzen an, das Tageslicht. Ich finde alles Mögliche, nur eins, das finde ich nicht. Wo ist der Zettel? Ah, ihr singt ja. Aber ich suche. Wo ist der Zettel? In der Diele, nicht der Spüle, nicht der Tasche, nicht der Flasche, nicht der Bank, nicht und im Schrank, nicht unterm Schuh, nicht in der Truhe, nicht und im Bad, nicht und im Klo, ja nirgendwie und nirgendwo. Aber wo? Müll und Abfall, ich durchwühle, schmeiß die Tische und die Stühle, werf Geschirr und leer die Schränke, kipp die Blumen auf die Bänke, gieße Milch und Maggi drüber, stürz den Kühlschrank um im Fieber, oh, ich tobe, weiße Katze, fluche, weil ich diesen Zettel suche, reiß Tapeten von der Wand. Ah, Moment, da ist er ja. Ich hatte ihn die ganze Zeit in der anderen Hand. Ja, sowas. Ja, gut, könnt dann gehen, Mädels. Ich hab meinen Zettel. Was steht denn drauf? Lied singen vom Zettel.